Weißt du was, so schweig. Ist dir wohl, so bleib. Hast du was, so behalt. Unglück kommt bald. Drum schweig, Leid, Meid und Ertrag. Dein Unglück keine Menschenklag. Es ist zu spät, an Gott verzag. Dein Unglück läuft herein alltag.